Abschnitt 3 aus Oliver Twist, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 6. Kapitel, in welchem Oliver kräftig auftritt. Es fiel gerade eine sehr ungesunde Zeit ein und Oliver sammelte daher in wenigen Wochen viel Erfahrung. Die Erfolge der scharfsinnigen Spekulation Mr. Sowerberrys übertrafen alle seine Erwartungen. Die ältesten Leute wussten sich nicht zu erinnern, dass so viele Kinder an den Masern gestorben waren und Oliver mit schwarzen bis an die Knie herunterreichenden Hutbändern führte einen Leichenzug nach dem anderen an. Die Mütter bewunderten ihn über die Maßen und waren unbeschreiblich gerührt. Da er seinen Herrn auch zu den meisten Erwachsenenbegräbnissen begleiten musste, um sich die für einen vollkommenen Leichenbesorger so notwendige, gemessene Ruhe und Selbstbeherrschung anzueignen, so hatte er häufig Gelegenheit, die schöne Ergebung und Seelenstärke zu bemerken, welche so viele Leute bei ihren schmerzlichen Prüfungen und Verlusten beweisen. Hatte Sowerberry zum Beispiel das Begräbnis einer reichen alten Dame oder eines reichen alten Herrn zu besorgen, der von einer großen Anzahl von Neffen und Nichten umgeben war, welche sich während seiner Krankheit vollkommen untröstlich gezeigt und ihren Schmerz nicht einmal vor den Augen des großen und größesten Publikums hatten bemeistern können, so blieb es selten aus, dass sie unter sich so heiter waren, als man es nur wünschen konnte, und so froh und zufrieden miteinander redeten oder auch lachten, als wenn sie ganz und gar keine Trübsal erlebt hätten. Ehemänner ertrugen den Verlust ihrer Frauen mit der heldenmütigsten Ruhe, und Ehefrauen legten die Trauerkleider um ihre Männer auf eine Weise an, als wenn sie dadurch nicht etwa Schmerz andeuten, sondern so anziehend als möglich erscheinen wollten. Viele Damen und Herren, welche bei der Beerdigung der Verzweiflung nahe zu sein schienen, beruhigten sich schon auf dem Heimwege und waren vollkommen gefasst, bevor die Teestunde vorüber war. Dies alles war sehr angenehm und lehrreich anzuschauen, und Oliver sah es mit großer Verwunderung. Dass das Beispiel so vieler Leidtragenden ihn zur Ergebung und Geduld gestimmt hätte, kann ich mit Bestimmtheit nicht behaupten, sondern vermag nur so viel zu sagen, dass er wochenlang mit Sanftmut die Tyrannei und üble Behandlung ertrug, die er von Seiten Noahs erfuhr, der umso erbitterter gegen ihn wurde, weil sein Neid gegen ihn erregt worden war. Charlotte misshandelte ihn, weil es Noah tat, und Mrs. Sowerberry war seine erklärte Feindin, weil ihr Gatte sich ihm ziemlich freundlich erwies. Und so befand sich denn Oliver bei diesen Feindschaften und fortwährender Leichenbegleitungslast nicht ganz so komfortabel als das hungrige Ferkelein, das aus Versehen in die Kornkammer einer Brauerei eingeschlossen war. Es muss aber jetzt ein an sich unbedeutender Vorfall erzählt werden, der jedoch eine bedeutende Veränderung mit Oliver selbst wie mit seinen Lebensschicksalen zur Folge hatte. Eines Mittags befand er sich mit Noah in der Küche. Sein Peiniger trieb seine gewöhnlichen Neckereien weiter als gewöhnlich und hatte es offenbar darauf angelegt, ihn außer Fassung und zum Weinen zu bringen, was jedoch lange nicht gelingen wollte. Endlich sagte Noah scherzend, er werde nicht verfehlen zuzuschauen, wenn Oliver gehangen würde, und fügte hinzu, »Was wird aber deine Mutter dazu sagen, und wie geht's ihr denn?« »Sie ist tot«, entgegnete Oliver feuerrot vor Entrüstung, »untersteh dich aber nicht, mir Böses von ihr zu sagen.« »Woran starb sie denn?« fragte Noah weiter. »An Kummer und Herzleid, wie mir eine unserer alten Wärterinnen gesagt hat«, erwiderte Oliver mehr, wie wenn er mit sich selbst redete, als Noahs Frage beantwortend. »Ich glaube, dass ich's weiß, was es heißt, daran zu sterben.« Über seine Wange rollte eine Träne hinab. Noah pfiff eine muntere Weise und sagte darauf, Was hast du zu plärren um deine Mutter? Dass du mir kein Wort mehr von ihr sagst, sonst nimm dich in Acht, rief Oliver. Ich soll mich in Acht nehmen? Ich? Mich in Acht nehmen vor einem solchen Unverschämten tu nicht gut? Und von wem soll ich kein Wort mehr sagen? Von deiner Mutter? Die mag auch die Rechte gewesen sein. Oliver verbiss seine Pein und schwieg. Noah nahm den Ton spöttischen Mitleids an. Nun, sei nur ruhig, es ist nichts mehr dran zu ändern, und ich bedauere dich, wie's alle tun. Indes ist das wahr, ich weiß es, deine Mutter taugte nichts. Sie ist eine ganz verworfene Person gewesen, und es war nur gut, dass sie starb, denn es würde ihr jetzt schlecht genug ergehen in der Tretmühle, wenn sie anders nicht deportiert oder gehangen wäre. Hab ich nicht recht, Armhäusling? Olivers Geduld war zu Ende. Er sprang auf, fasste Noah bei der Kehle, schüttelte ihn, sammelte seine ganze Kraft und schlug ihn mit einem einzigen Schlage zu Boden. Es war, als wenn er plötzlich verwandelt ein ganz anderes Wesen geworden wäre als der stille, geduldige, sanftmütige, der schüchterne Knabe, zu welchem eine harte Behandlung ihn gemacht hatte. Noah war in Bestürzung und schrie jammervoll: »Er macht mich tot! Charlotte, Mrs. Sowerberry, Hilfe, Hilfe! Oliver ist rasend geworden!« Es währte nicht lange, bis sein Geschrei durch ein ähnliches beantwortet wurde. Charlotte stürzte herein, Mrs. Sowerberry zögerte noch an der Treppe, um erst die Überzeugung zu gewinnen, dass sie ihr Leben nicht in Gefahr setze. Endlich erschien sie gleichfalls. Charlotte packte Oliver und schlug mit derber Faust auf ihn los. Mrs. Sowerberry fasste ihn am anderen Arme und zerkratzte ihm das Gesicht, und Noah ermannte sich wieder und begann ihm den Rücken zu bearbeiten. Als sie der Anstrengung müde geworden, zerrten sie ihn in das Kehrichtloch und schlossen ihn ein. Mrs. Sowerberry sank erschöpft auf einen Stuhl nieder und pries laut den Himmel, dass sie nicht samt Charlotte und Noah ermordet wäre. Charlotte erklärte, der Herr würde nun wohl ein Haar darin finden, Kreaturen zu sich zu nehmen, von der Wiege an zu Räubern und Mördern geboren wären. Noah machte aufmerksam darauf, dass Oliver die Tür seines Gefängnisses einzustoßen versuche. Mr. Sowerberry war nicht zu Hause, und somit wurde Noah eiligst abgeschickt, Bumble zu holen. Siebentes Kapitel. Oliver bleibt widerspenstig. Noah stürzte mit einem so jammervollen Geschrei und unter Gebärden in das Armenhaus hinein, dass Bumble ohne Hut und Stab aus seinem Zimmer herausstürzend den Beweis lieferte, wie selbst ein Kirchspieldiener unter Umständen außer Fassung geraten und seiner persönlichen Würde vergessen kann. »Oh, Mr. Bumble, oh, Sir«, schrie Noah, »Oliver, Sir, Oliver Twist!« »Wie, was ist er? Ist er davongelaufen?« »Nein, Sir, er ist ganz ruchlos geworden. Er hat mich und Charlotte und Mrs. ermorden wollen. Oh, Sir, mein Nacken, mein Kopf, mein Leib, mein Leib!« Sein Geheul zog den Herrn mit der weißen Weste herbei. »Sir«, rief Bumble demselben entgegen, »hier ist ein Knabe aus der Freischule, der von dem Oliver Twist beinahe ermordet wäre.« »Mein Sinn hat mir's von Anfang an zugetragen«, bemerkte der Herr mit der weißen Weste, »dass der kleine Satan noch gehangen werden würde.« »Er hat auch die Magd ermorden wollen«, sagte Bumble mit bleichem Gesicht. »Und die Frau«, fiel Noah ein. »Und, nicht wahr, Noah, sagtest du nicht auch seinen Herrn?« sagte Bumble. »Nein, der Herr war nicht zu Hause, sonst hätte er ihn auch gemordet«, antwortete Noah. »Aber der Bösewicht sagte, er wollte...« »Sagte er das? Was wollte er?« fragte der Herr mit der weißen Weste. »Ja, Sir«, erwiderte Noah, »und Mrs. wünscht zu wissen, ob Mr. Bumble wohl nicht einen Augenblick Zeit hätte, um zu kommen und ihn abzupeitschen, da der Herr nicht zu Hause ist.« Noah wurde belobt und Bumble erhielt den Auftrag, sich sofort nach Mr. Sowerberrys zu Hause zu begeben, Oliver zu züchtigen, ihn ja nicht zu schonen und seinen Herrn zu ermahnen, ihn in der schärfsten Zucht zu halten. Bumble und Noah machten sich sogleich auf den Weg. Angelangt forderte Bumble den Gefangenen auf, sich vor allen Dingen ruhig zu verhalten. »Lasst mich hinaus«, rief Oliver. »Kennst du meine Stimme, Oliver?« »Ja.« »Fürchtest du dich nicht? Zitterst du nicht bei meiner Nähe?« »Nein.« Bumble war starr vor Erstaunen. »Er muss verrückt geworden sein«, bemerkte Mrs. Sowerberry. »S ist keine Verrücktheit, Madam«, sagte Bumble, »s ist das Fleisch.« »Das Fleisch?« »Ja, ja, Madam, Sie haben ihn überfüttert, Madam. Hätten Sie ihm nichts als Haferbrei gegeben, so wäre er nimmermehr so geworden.« Mrs. Sowerberry machte sich wegen ihrer Gutherzigkeit und Freigebigkeit die bittersten Vorwürfe, so unschuldig in Gedanken, Worten und Werken sie auch war. Bumble erklärte, dass nur Gefängnis und sodann strenge Diät den rebellischen Sinn des kleinen Galgenstricks würden bändigen können, öffnete die Tür, zog Oliver heraus, begrüßte ihn mit einigen nachdrücklichen Ohrfeigen und rückte ihm sein entsetzliches Vergehen vor. »Er schimpfte meine Mutter«, sagte Oliver ohne alle Zeichen von Scheu vor dem Gewaltigen. »Und wenn er das auch tat, du undankbarer Bösewicht«, versetzte Mrs. Sowerberry, »sie hat's verdient, was er von ihr gesagt hat, und noch viel mehr.« »Nein, nein«, rief Oliver, »s ist eine Lüge.« Mrs. Sowerberry brach in eine Tränenflut aus, die dem Gatten, der inzwischen nach Hause gekommen war, keine Wahl ließ. Denn wenn er nicht auf der Stelle Oliver nachdrücklich gezüchtigt hätte, so würde er sich gemäß allen Ehezänkerei-Regeln als eine Nachtmütze, ein liebloser Ehemann, ein Ungeheuer gezeigt haben. So ungern er es daher auch tun mochte, er peitschte Oliver dermaßen ab, dass die nachträgliche Anwendung des Rohrs Mr. Bumbles jedenfalls sehr unnötig war. Oliver wurde darauf bei Wasser und Brot wieder eingesperrt und abends unter Noahs unbarmherzigem Gespött zu Bett gewiesen. Und erst hier ließ er seinen Gefühlen freien Lauf. Er hatte allen Spott und Hohn mit hartnäckiger Verachtung, die schmerzlichsten Streiche ohne einen Schrei ertragen und würde nicht geweint haben, wenn man ihn lebendig geröstet hätte. Ein solcher Stolz war in seiner Brust erwacht. Nun aber, da er allein und gänzlich sich selbst überlassen war, fiel er auf die Knie nieder, bedeckte das Gesicht mit den Händen und weinte solche Tränen, wie Gott sie den Betrübten und Geängsteten zur Erleichterung ihres Herzens sendet, wie nur wenige menschliche Wesen, so jung an Jahren als Oliver, sie zu vergießen Ursache hatten. Es währte lange, bevor er sich wieder erhob. Das Licht war tief hinuntergebrannt, er horchte und blickte vorsichtig umher, öffnete leise die Tür und sah hinaus. Die Nacht war finster und kalt, die Sterne schienen ihm weiter von der Erde entfernt zu sein, als er sie je gesehen, die Bäume von keinem Winde bewegt, standen wie Geister da. Er verschloss die Tür wieder, knüpfte seine wenigen Habseligkeiten in ein Taschentuch und setzte sich auf eine Bank, um den Anbruch des Tages zu erwarten. Mit dem ersten durch die Ritzen der Fensterladen eindringenden Lichtstrahle stand er auf, öffnete die Tür zum zweiten Male, blickte furchtsam umher, zögerte ein paar Augenblicke, trat hinaus und ging, ungewiss wohin er sich wenden sollte, rasch vorwärts. Nach einiger Zeit gewahrte er, dass er sich ganz in der Nähe des ländlichen Hauses befände, in welchem er seine ersten Kinderjahre verlebt hatte. Es war niemand zu hören oder zu sehen. Er blickte in den Garten hinein. Einer seiner kleinen, weit jüngeren Spielkameraden reinigte ein Beet von Unkraut. Sie hatten miteinander gar oft Hungerschläge und Einsperrung geduldet. »Psst, Dick!« rief Oliver. Der Knabe lief herbei und streckte ihm die abgemagerten Hände durch die Gittertür entgegen. »Ist schon jemand auf, Dick?« »Keiner als ich.« »Sag ja nicht, dass du mich gesehen hast, Dick. Ich bin fortgelaufen, konnt's nicht mehr aushalten und will mein Glück in der Welt versuchen. Ich muss weit fort von hier, weiß nicht wohin. Wie blass du aussiehst.« »Ich habe den Doktor sagen hören, dass ich sterben müsste. Ach, das ist schön, dass du hier bist, aber halt dich nicht auf, lauf fort.« »Ja, ja, leb wohl, ich weiß gewiss, wir sehen uns wieder, Dick. Du wirst noch recht glücklich werden.« »Das hoffe ich, wenn ich tot bin, eher nicht. Ich weiß es, Oliver, der Doktor hat recht, denn ich träume so viel vom Himmel und von Engeln und freundlichen Gesichtern, die ich niemals sehe, wenn ich aufwache. Leb wohl, Oliver, geh mit Gott, Gottes Segen begleite dich.« Oliver hatte noch nie des Himmels Segen auf sich herabrufen hören, und nie vergaß er diese Segnung von den Lippen eines Kindes unter allen Leiden, Sorgen, Mühen, Kämpfen und Wechselschicksalen seines Lebens. Achtes Kapitel. Oliver geht nach London und trifft mit einem absonderlichen jungen Gentleman zusammen. Oliver lief ohne Rast und Ruhe, bis er um Mittag bei einem Meilensteine stillstand. Er befand sich 70 Meilen von London. Dort konnte man ihn nicht finden. Er hatte oft sagen hören, dass die unermessliche Stadt zahllose Mittel zum Fortkommen darböte. Sein Entschluss war gefasst. Er machte sich bald wieder auf den Weg und gedachte nun erst der Schwierigkeiten, die er zu überwinden haben würde, um an sein Ziel zu gelangen. Er hatte ein grobes Hemd, zwei Paar Strümpfe, eine Brotrinde und einen Penny in seinem Bündel. Ein Geschenk Mr. Sowerberrys nach einem Begräbnisse, bei welchem er sich dessen ungewöhnliche Zufriedenheit verdient hatte. Er sann vergeblich darüber nach, wie er mit so geringen Mitteln London erreichen solle, und trabte weiter. Nachdem er 20 Meilen zurückgelegt hatte, lenkte er auf eine Wiese ein und legte sich in einen Heuhaufen zur Ruhe nieder. Er machte am zweiten Tage abermals 12 Meilen, verwendete seinen Penny für Brot, übernachtete auf ähnliche Weise und erhob sich am dritten Morgen fast erfroren und mit erstarrten Gliedern, so dass er sich kaum von der Stelle bewegen konnte. Die Straße wand sich hier an einem steilen Hügel hinauf und er flehete die Außenpassagiere einer Postkutsche um eine Gabe an. Nur einer beachtete ihn, rief ihm zu, er möge warten, bis man oben angelangt wäre, und begehrte darauf zu erfahren, wie weit er um einen halben Penny mitlaufen könne. Oliver musste nach der größten Anstrengung doch bald zurückbleiben, und der Mildtätige steckte sein Geldstück wieder in die Tasche und erklärte ihn für einen faulen Schlingel, der keine Freigebigkeit verdiene. Dahin rollte die Postkutsche und ließ nur eine Staubwolke zurück. In manchen Dörfern waren Pfosten mit Tafeln errichtet, auf welchen scharfe Drohungen gegen alle Bettler zu lesen waren, und Oliver eilte furchtsam weiter. In anderen, wenn er etwa vor einem Gasthause mit sehnsüchtigen Blicken stillstand, hieß man ihn, sich davonzumachen, wenn er nicht als ein Dieb eingesperrt werden wollte. Aus vielen Häusern vertrieb ihn die Drohung, dass man die Hunde loslassen werde, wenn er sich nicht sofort entfernte. Es würde ihm ohne Zweifel ergangen sein wie seiner unglücklichen Mutter, wenn sich nicht ein menschenfreundlicher Schlagbaumwärter und eine gutherzige Frau seiner angenommen hätten. Jener erquickte ihn durch ein, wenn auch nur aus Brot und Käse bestehendes Mittagsmahl, und diese, die einen schiffbrüchigen, sie wusste nicht wo umherirrenden Großsohn hatte, gab ihm, was ihre Armut vermochte, und obenein, was mehr war für Oliver und ihn alle seine Leiden und Entbehrungen auf eine Zeit lang vergessen ließ, freundliche Worte und mitleidige Zähren. Am siebenten Morgen bei Sonnenaufgang erreichte er mit wunden Füßen die kleine Stadt Barnet. Es regte sich fast noch niemand, die wenigen, welche sich blicken ließen, kümmerten sich nicht um ihn, er wagte es nicht, sie um eine Gabe anzusprechen und setzte sich auf eine Bank vor einer Tür. Nach einiger Zeit ging ein Knabe an ihm vorüber, sah sich nach ihm um, ging weiter, sah sich zum zweiten Male nach ihm um, stand still, kehrte zurück und redete ihn an. Er mochte ungefähr so alt sein wie Oliver selbst, der nie einen so absonderlichen Kauz gesehen. Er hatte eine Stumpfnase und eine platte Stirn, sah höchst ordinär und schmutzig aus und seine ganze Haltung und sein Benehmen war wie das eines Mannes. Er war klein für sein Alter, hatte Dachsbeine und kleine scharfe hässliche Augen. Der Hut saß ihm so lose auf dem Kopfe, als wenn er jeden Augenblick herunterfallen müsste, und er würde auch heruntergefallen sein, wenn er nicht durch häufige, rasche Kopfbewegungen seines Besitzers immer wieder zurechtgerückt oder befestigt worden wäre. Die Kleidung des Kleinen war gleichfalls nichts weniger als knabenhaft, und die ganze Figur stellte das vollkommene Bild eines renommierenden, prahlhaften kleinen Helden von 4 Fuß Höhe dar. »Was fehlt dir, Bursch? Was schäft der mir?« redete er Oliver an. Anmerkung des Übersetzers: »Schäft gleich, was gibt's?« »Ich bin sehr hungrig und müde«, erwiderte Oliver mit Tränen in den Augen. »Ich komme weit her und bin seit 7 Tagen auf der Wanderung gewesen.« »Weit her? Seit 7 Tagen auf der Wanderung gewesen? Ach, sehe schon, auf Oberschenkels Befehl, he?« »Doch«, fügte er hinzu, als er Olivers verwunderte Miene gewahrte, »du scheinst nicht zu wissen, was a Oberschenkel ist, mein guter Kochemer.« Anmerkung des Übersetzers: Kochemer gleich Spitzbubenkamerad. Oliver erwiderte schüchtern, er wisse allerdings sehr wohl, dass man unter einem Oberschenkel den oberen Teil eines Beins verstehe. »Ha, ha, ha, wie grün«, rief der junge Gentleman aus. »Oberschenkel ist a Friedensrichter. Wer auf des Oberschenkels Befehl geht, kömmt nicht vorwärts, sondern geht immer nauf, ohne wieder nunterzukommen. Noch nicht in der Mühle gewesen?« »In was für einer Mühle?« fragte Oliver. »Ei, in der, die in a Doves Platz hat. Doch du bist butterig. Ich hab freilich auch nicht eben zu viel was zum, aber soweit's zureicht, will ich rausrücken und blechen. Steh auf, komm!« Anmerkungen des Übersetzers: Doves gleich Gefängnis, butterig gleich hungrig, Massumme gleich Geld. Der junge Gentleman half Oliver aufstehen und nahm ihn mit sich in ein Gasthaus, wo er Brot und Schinken bringen ließ und ihn sehr aufmerksam beim Essen beobachtete. Als sich Oliver endlich gesättigt, warf er die Frage hin: »Nach London? Ja. Wohnung? Nein. Geld? Nein.« Der junge Herr senkte die Hände in die Taschen und pfiff. Oliver fragte ihn, ob er in London wohne. »Ja, wenn ich zu Hause bin, aber du weißt wohl nicht, wo du kommende Nacht schlafen sollst.« »Nein«, antwortete Oliver, »ich habe seit 7 Nächten unter keinem Dache geschlafen.« »Mach dir darum nur keine Sorgen. Ich gehe nach London und kenne da einen respektablen alten Herrn, der dir Wohnung für umsonst geben und dir bald eine gute Stelle verschaffen wird. Das heißt, wenn dich ein Gentleman einführt, den er kennt.« »Und ob er mich wohl kennt«, fügte der junge Herr lächelnd hinzu. Das unerwartete Anerbieten war zu lockend, als dass Oliver einen Augenblick hätte anstehen sollen, es anzunehmen. Er wurde zutraulicher und erfuhr nun auch, dass sein neuer Freund Jack Dawkins heiße und ein besonderer Liebling des erwähnten alten Herrn sei. Jacks Äußeres schien freilich den Lieblingen des alten Herrn nicht viele Vorteile zu versprechen, allein da er ziemlich leichtfertig und großsprecherisch redete und auch gestand, dass er unter seinen Bekannten allgemein den Namen des gepfefferten Baldoberers, das heißt ausgelernten Kundschafters, führe, so schloss Oliver, er möge nicht eben viel taugen und die guten Lehren seines Wohltäters in den Wind schlagen. Oliver nahm sich daher in der Stille vor, sich so bald als möglich die Gunst des alten Herrn zu gewinnen, und wenn er den Baldoberer unverbesserlich fände, die Ehre der näheren Bekanntschaft desselben abzulehnen. Da es Jack nicht genehm war, vor Abend in London einzutreffen, so wurde es fast 11 Uhr, bevor sie den Schlagbaum von Islington erreichten. Die Plätze, Straßen und Gassen über und durch welche Oliver geführt wurde, waren zuerst schlecht und dann abscheulich und immer abscheulicher, und was er von den Begegnenden und in den offenstehenden Läden und Gasthäusern sah und hörte, erfüllte ihn mit Bangigkeit und Schauder. Es wurde ihm immer unheimlicher und er überlegte schon, ob er nicht am besten täte, davonzulaufen, als ihn sein Führer plötzlich beim Arme nahm, die Tür eines Hauses unweit Field Lane öffnete, ihn hineinzog und die Tür wieder verschloss. Der Baldoberer pfiff und erwiderte auf den Ruf: »Wer da?« »Grimm und bedacht«, Anmerkung des Übersetzers, »gut und sicher«. Unten auf der Hausflur zeigte sich Licht und der Kopf eines Mannes tauchte auf der zur Küche hinunterführenden Treppe empor. »Es sind euer 2, und wer ist der andere?« »Ein neuer Chawner«, rief Jack Oliver nachziehend zurück. »Woher kommt er?« »Von Grünland. Ist Fagin oben?« »Ja, er sortiert die Schneichen«, Anmerkung des Übersetzers, »seidene Tücher«. »Geh hinauf!« Das Licht und der Kopf verschwanden. Jack führte Oliver eine finstere, sehr beschädigte Treppe hinauf, mit der er jedoch sehr genau bekannt zu sein schien, öffnete die Tür eines Hinterzimmers und zog Oliver nach. Die Wände des Gemachs waren von Schmutz und Rauch geschwärzt. Auf einem elenden Tische stand ein in den Hals einer Bierflasche gestecktes Licht und am Kamine die zusammengeschrumpfte Gestalt eines alten Juden mit einem zurückstoßenden, spitzböbischen, satanischen Gesicht, das durch dichte, klebrige, rote Haare verdunkelt wurde. Er steckte in einem fettigen, flanellenen Schlafrocke, trug den Hals bloß und schien seine Aufmerksamkeit zwischen dem Feuer, an welchem er Brotschnitte röstete, und dem Kleiderstocke zu teilen, auf welchem eine große Anzahl seidener Taschentücher hing. An dem Tische saßen 4 oder 5 Knaben, keiner älter als Jack, rauchten aus langen Tonpfeifen und tranken Branntwein, ganz als wenn sie Erwachsene gewesen wären. Sie drängten sich um den Baldoberer, als er dem Juden einige Worte zuflüsterte, drehten sich darauf nach Oliver um und sie und der Jude grinsten ihn an. »Fagin, das ist er, mein Freund Oliver Twist«, sagte Jack Dawkins laut. Der Jude greinte, machte Oliver eine tiefe Verbeugung, fasste seine Hand und sagte, er hoffe, die Ehre seiner näheren Bekanntschaft zu haben. Hierauf umringten ihn die jungen, rauchenden Gentlemen und drückten ihm eifrig die Hände, besonders die linke, in welcher er seinen kleinen Bündel trug. Der eine von ihnen bezeigte großen Eifer, seine Kappe aufzuhängen, und ein anderer war so dienstfertig, in seine Tasche zu greifen, um ihn der Mühe zu überheben, wenn er sich niederlegte, sie auszuleeren, und alle diese Höflichkeiten würden kein Ende gehabt haben, wenn der Jude die Köpfe der gefälligen jungen Herren nicht mit der Röstgabel, die er in der Hand hielt, zu bearbeiten angefangen hätte, worauf sich alle zu Tisch setzten. Nachdem Oliver seinen Teil gegessen, mischte ihm der Jude ein Glas heißen Genever mit Wasser und sagte ihm, er müsse sogleich austrinken, weil noch jemand des Glases bedürfe. Oliver tat, was ihm geheißen war, sein Freund Jack hob ihn auf, legte ihn auf ein aus alten Säcken bereitetes Lager und er versank sogleich in einen tiefen Schlummer. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 23. Juli 2024.